عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht des arabischen und deutschen, wir machen weiter, barakallahu fikum, mit Kapitel 56 von Riyad al-Salihin, und wir sind bei Überlieferung Nummer 523. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمنا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. بارك الله فيكم. كلامنا يدور حول مسألة الفقر، وأن الإنسان يعني إذا كان حتى فقيرا فالمسلم يرى هذه المسألة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان المسلم يزهد في هذه الدنيا ولذلك شوفوا، انظروا هنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير، الصحابة ما كان عندهم شيء، يعني تصور تمرة يضعها في فمه ويشرب عليها الماء، وهذا الذي يأكله ويشربه ما عندهم شيء. فلما يصبر الإنسان على هذا، الله سبحانه وتعالى يبعث له رزقا كما هذا العنبر هو حوت، يعني شيء من السمك، فأتاهم هذا الرزق. وأما يعني يا أخو بارك الله فيكم، عين هذا الوقب، وقب عينه يعني مكان العين، يأخذ دهن منها بالقلال، يعني بالقلال هي الجراب من جرب، والضلع كانوا يمشون تحته، يعني من كبره كانوا يمشون تحته، وأكلوا منه شهرا وهم 300 واحد، فهذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى عظيم. بارك الله فيكم. عبد الله جابر بن عبد الله erzählte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم unterstellte uns einmal der Führung von Abu Ubaida einer Handelskarawane des Stammes der Quraysh aufzulauern. als Wegzehrung hat er uns nur ein Säckchen von Datteln gegeben. Abu Ubaida gab jedem von uns täglich nur ein Dattel zu essen. Man unterbrach ihn mit der Frage, was konntet ihr damit anfangen? Er entgegnete, man fragte Jabir ibn Abdullah, ihr wart mit Abu Ubaida und habt nur ein Stück Dattel bekommen. Was könnt ihr damit anfangen? Er sagte, wir pflegten sie zu lutschen wie ein Säugling und tranken dann etwas Wasser. Das half uns, den Tag zu überstehen. Wir schlugen auch mit unseren Stöckern Blätter von den Bäumen, machten sie im Wasser feucht und aßen sie. Schließlich erreichten wir den Strand des Meeres und sahen dort etwas liegen, was größer als eine Dünne aussah. Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass es eine Art Wal war. Aber Ubaida sagte, es ist verändert. Dann sagte er hingegen, nein, wir sind vom Gesandten Allahs geschickt worden, sind um Allahs Willen unterwegs und ihr seid von den Umständen gezwungen. Ihr könnt es also essen. Wir waren etwas 300 Personen und lebten einen Monat lang davon, bis wir Fett ansetzten. Wir schöpften mit Krügen aus seinen Augen und schnitten Fleischstücke heraus, so groß wie ein Ochse. Einmal ließ Abu Ubaida 13 von uns in seiner Augenhöhle sitzen. Ein anderes Mal nahm er eine seiner Rippen, stellte sie auf, holte unser größtes Kamel, das er noch dazu beladen hatte und ließ es darunter hindurchlaufen. Und wir nahmen von seinem Fleisch als Wegzehrung für uns mit. Als wir in Medina ankamen, gingen wir zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und erzählten ihm davon. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, dies war Allahs Versorgung für euch. Wenn ihr noch etwas Fleisch bei euch habt, gebt es uns davon zu essen. So gaben wir also etwas davon Allahs Gesandten und er aß es. Diese Überlieferung ist bei Muslim. Das geht darum, Barakallahu, unser Kapitel ist, das geht um Enthaltsamkeit in diesem Leben, Armut. Die Sahaba haben nichts gehabt. Und das ist ein Beweis. Der Prophet sallam schickte die Sahaba, damit sie gegen die Mekkaner etwas tun. Und sie haben nichts zum Essen gehabt, nichts zum Trinken, außer etwas von Datteln. Die waren 300 Leute. Wie haben sie gegessen? Die haben die Datteln gelutscht und dann haben sie ein bisschen Wasser getrunken. Sie haben die Blätter von den Bäumen genommen. So schwer war ihre Lage. Aber ihr Iman, ihr Glaube war so stark. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig angebetet und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet. Als sie Geduld gezeigt haben, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Art von Wahl als Versorgung gegeben und sie haben davon gegessen. Und er beschreibt, wie das groß war, diese Wahl. Subhanallah. Und deshalb, das ist die Regel im Islam. Wenn du Geduld zeigst, wenn du auf etwas für Allah subhanahu wa ta'ala verzichtest, Geduld zeigst, wenn deine Lage auch schwer ist, dann sollst du sicher davon und Gewissheit haben, du sollst sicher davon sein und Gewissheit haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir was Besseres gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich rettet. Nicht, dass man denkt, ja, meine Lage ist schwer, das wird nicht. Doch, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und mach wie Sahaba radhiyallahu anhu, indem sie die Mittel ausgeschöpft haben. Die haben nicht gesagt, ja, wir haben nichts, dann lassen wir. Sondern die haben gesucht, die haben was getan, sie haben das Essen sozusagen verteilt und sie haben eine Methode entwickelt, damit sie weiter am Leben bleiben, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Art von Wahl gegeben hat. Sowieso, barakallahu fikum, alles was im Meer lebt, ist es uns erlaubt. Wenn es auch verändert. Das Veränderte des Meeres ist uns erlaubt. Alle Arten von Tieren, die im Meer leben, sind uns erlaubt. Alles. Das ist angenommen jetzt. Du siehst einen Fisch auf dem Strand. Das ist erlaubt. Sagen wir, ja, das ist verendet. Ja, weil das von Meer ist. Alles, was im Meer lebt, ist für uns Muslime erlaubt, Barakallahu fikum, jazakallahu khair. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي ولكنه ضعيف بارك الله فيكم أسماء بنت يزيد erzählte der Ärmel die Ärmel vom Hemd des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren bis zum Handgelenk. Aber dies, barakallahu fikum, ist schwache Überlieferung. Und schwache Überlieferung behandeln wir nicht. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كديح شديدة أو كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق الذواق فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر ما في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاثي قد كادت تنضج فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم قالت كلوا ولا تتضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم ما جاعة وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهل بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم القوم حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معك وقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. سبحان الله. يا أخوة، هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة بارك الله فيكم، وهي قصة جابر بن عبد الله، برمة جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك على هذا الطعام، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم زادهم الله سبحانه وتعالى وأكلوا جميعا، وأكلوا جميعا. وهنا كذلك فيه بارك الله فيكم، انظروا يعني أهل الخندق ما عندهم يأكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعصب بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فسبحان الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. حديث فهم هندت فهم زوانسك باي ميا ونزوا جابر تسيلتي بتسيلك غزوة الخندق. Das war dieser Krieg bezüglich Graben, von dem Graben. Und zwar die Leute von Mekka und die Araber und Ahl al-Shirk, die Götzendiener, sie haben alle sich und sie wollten gegen. Sie wollten alle gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam kämpfen und gegen die Muslime. Und sie waren alle nach Medina marschiert. Und in dieser Zeit hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befohlen, dass sie ein Graben graben um Al-Medina, nicht jetzt von allen Seiten, weil Al-Medina, die war von einer Seite Bergen, die können nicht rein. Von der anderen Seite, die waren die dichten Datteln, die könnten nicht rein. Und von der anderen Seite hat der Prophet mit den Juden einen Vertrag gehandelt, dass sie die Leute von Mushrikin, also die Götzendiener, nicht zulassen, dass sie der Prophet angreifen. Dann blieb nur eine Seite von Medina. Die war offen. Und da können sie rein. An diese Seite hat man einen Graben gegraben. Während sie das gemacht haben, das wird gegraben, dann haben sie einen großen Stein gehabt und dieser Stein hat verhindert, dass sie weiter graben können. Und dann hat Jabir das gesehen, dass der Prophet gekommen ist, als man, nachdem man ihn benachrichtigt hat, dass dieser Stein uns verhindert, weiter zu graben. Der Prophet sagte, ich komme. Drei Tage lang haben die Sahaba nichts zum Essen, nichts zum Trinken gehabt. Das ist, oder wenig zum Essen, zum Trinken. Der Prophet hat nur einen Schlag, der hat diesen Stein geschlagen einmal, dann war dieser Stein wie Sand geworden auf einmal. Aber als der Prophet kam, da hat man gesehen, dass er seinen Bauch dass er etwas auf seinen Bauch gebunden hat. Sein Bauch gebunden, weil er Hunger gehabt hat. Als Jabir das sah, er könnte das nicht ertragen. Er ging sofort zum Propheten und sagte ihm, erlaubst du mir, dass ich zu meiner Frau gehe? Er sagt ihm ja. Der war bei seiner Frau, der hat gesagt, ich habe vom Propheten was gesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Prophet hat nicht zum Essen. Deshalb koch etwas hier. Koch etwas, mach uns etwas. Da hat sie gesagt, ich habe nur ein Tier und ich habe ein bisschen Gerste. Dann haben sie was gekocht. Er hat das Tier geschlachtet. Sie haben angefangen zu kochen. Da hat sie ihm gesagt, wir haben nicht viel. Deshalb gehst du zum Propheten und redest du nicht öffentlich. Du redest nur zu ihm. Du flüsterst ihm. Du sagst ihm, oh Prophet, wir haben zum Essen und du lädst ihn an. Mit einem Mann, zwei Männer, drei Männer kann. Dann hat er es gemacht. Der Prophet sagte, sag deine Frau, sie soll den Topf auf dem Feuer lassen. Und sie bereitet diesen Steinofen vor und sie macht Brot. Und ich komme. Dann stand der Prophet und er sagte: O Muhajirin und Ansar, das sind Leute von Mekka und Leute von Medina, kommt alle. Die waren 1000. 1000. Jaber hat das gesehen, was soll er seine Frau sagen jetzt? Der war bei seiner Frau sagt ihm, du, du, du. Und er hat angefangen. Der hat gesagt, ich habe das getan, was du gesagt hast. Aber der Prophet hat das gemacht. Der Prophet ging, der hat gespuckt in den Topf und er hat das bedeckt und der Prophet sagte, kommt zum Essen. Und er hat jedem von ihnen ein Stück Brot gegeben und er hat ihm zum Essen gegeben. Und alle essen. Also überlegt euch, ein kleines Tier und ein bisschen Gerste. Maximal sagen wir 10 Leute. Aber 1000 Leute haben davon gegessen. 1000 Leute haben davon gegessen. Und noch dazu ist es übrig geblieben vom Essen. Der hat ihr gesagt, du kannst davon essen und du kannst auch Leuten spenden von dem Essen, was übrig geblieben ist. Jetzt war Allah fikum nach unserer Auffassung. Ich meine, wie könnten 1000 Leute von so einem kleinen Topf essen? Das geht hier um Segen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und um sein Bittgebet, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pass auf, dass du kein Fisch drin findest. Ja, inshallah, da kommt jetzt Barak, Fisch. Bismillah. Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Erstmal, das geht um unser Thema ist was? Armut. Dass man nicht zum Essen hat, nicht zum Trinken hat oder wenig essen, wenig trinken, dass man Geduld zeigt. Hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in Medina, sie haben nichts zum Essen. Aber trotzdem, sie beten Allah an. Sie sind gute Leute, sie fürchten Allah, sie versuchen das Gute zu tun. Und dann das zweite Thema, was wichtig in dieser Überlieferung ist, das ist der Segen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesegnet ist. Und das ist natürlich ein Wunder, das passiert nicht jeden Tag. Überleg dir, eine Person tut seine Hand in Essen und dieses Essen ist normalerweise für 3 Leute. Und dann können 1000 von diesem Essen essen. Und er gibt ihnen mehr. Und diese Wunder vom Propheten oder dieses Wunder vom Propheten Muhammad sallam ist bekannt. Man sagt immer, Topf von Jaber. Also wenn du hörst Topf von Jaber, dann denkst du sofort an diese Sache. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier für 1000 Leute Essen gegeben hat. Und das ist natürlich auch der Sinn, wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und wenn du Allah richtig anbetest und dann Bittgebet machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir geben, was für dich am besten ist und was besser für dich ist, als was du selber denkst. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa. وعن أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه وردتني ببعضه أي رجعت ردا ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال ألي طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتى بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة فإذا لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80. الحديث متفق عليه. بارك الله فيكم. نفس الشيء، وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Die gleiche Überlieferung ungefähr, aber von Anas überliefert, und zwar Anas sagte, Abu Talha kam zu Umm Sulaym und er sagte ihr: Umm Sulaym, vielleicht kennen einige von euch nicht diese beiden Namen, Abu Talha und Umm Sulaym. Das ist, es gibt ja eine große Geschichte und eine schöne Geschichte. Umm Sulaym war Muslima und Abu Talha war kein Muslim. Und Abu Talha wollte sie heiraten. Sie hat ihm gesagt: Du kannst mich heiraten unter einer Bedingung. Meine Morgengabe ist der Islam. Nimmst du den Islam an, werde ich dich heiraten. Dann hat, und deshalb man sagt, das ist die teuerste Morgengabe. Sie hat den Islam angenommen, dann hat sie ihn geheiratet. Abu Talha ging zu ihr. Er sagte: Ich habe beim Propheten, ich habe heute den Propheten sallam gehört, und der Prophet sallam klang, dass er Hunger hat. Deshalb schau mal, dass du was kochst. Dann hat sie etwas von Gerste gekocht und zusammengebacken, damit sie Brot daraus macht. Und sie hat Anas radhiyallahu anhu geschickt. Anas ist der Sohn von Umm Sulaym. Sie hat Anas zum Propheten geschickt, damit er ihn einlädt. Der Prophet sagte, bevor Anas spricht oder sprach, der Prophet sagte: Bist du von Abu Talha zu mir gekommen? Er sagte: Willst du uns einladen zum Essen? Anas sagte: Ja. Normalerweise sollte Anas nur zum Propheten sprechen. Der Prophet hat ziemlich so gut. Dann hat der Prophet sallam zu den Leuten gesprochen: Kommt alle. Und sie sind gegangen. Abu Talha, Anas ist schnell zum Prophet, zu Abu Talha gegangen. Er dachte, der Prophet kommt sallallahu alaihi wasallam mit 2 oder 3 Leuten. Der kam mit 80 oder 70. Wie? Der kam rein zu Abu Talha. Der hat das gesehen. Der ist mit ihm gegangen. Die sind rein, der hat gesagt: Wo ist das Essen von Umm Sulaym? Sagt hier. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand getan in dieses Essen und er hat angefangen, was zu sagen, mit Gebet zu machen. Und dann sagte er zu Anas: Lass 10 Leute rein. Dann kamen 10 Leute. Die haben alle gegessen, bis sie kein Hunger mehr, bis sie satt waren. Und sie sind raus. Dann 10 bis 70 oder 80 Leute. Und sie haben alle davon gegessen. Und dann auch gab es noch Essen, was übrig geblieben ist. Barakallahu fikum, das sind Wunder für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil das im normalen Fall nicht da war. Das sind nur eins. Manchmal passiert es sowas und deshalb ist es ein Wunder. Aber nochmal, Barakallahu fikum, jazakumullah khair, man sollte das verstehen. Wenn man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und wenn man Allah subhanahu wa ta'ala versteht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns alles geben, was wir wollen und was wir brauchen von Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala niemals die Leute im Stich lässt, subhanahu wa ta'ala. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. Genügsamkeit, Enthaltsamkeit und Sparsamkeit im Leben und im Spenden. So wie Missbilligung des Bettelns ohne Notwendigkeit. Barakallahu fikum, sagt Allah, natürlich hier wird Spenden, das ist nicht so wie die Übersetzung hier ist, ja. Das heißt, باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق. Das ist was anderes, das meint Genügsamkeit, Enthaltsamkeit, Sparsamkeit im Leben, dann Spenden oder das wird Sorgen für die anderen, Missbilligung des Bettelns ohne Not. هذا بارك الله فيكم الباب تابع للذي قبله والذي قبله كذلك ولكن المؤلف أتى بهذه الأمور لأنه يعني في بعض المسائل التي يذكرها المؤلف في هذا الباب غير الأمور التي ذكرها في الأبواب التي قبله قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Barakallahu fikum, das geht in diesem Kapitel über diese Gesamtheit, Genügsamkeit, Enthaltsamkeit und Sparsamkeit. Das ist das Gleiche, was wir in den anderen Kapiteln auch schon erklärt haben. Aber das ist sozusagen der Autor, Rahimullah Ta'ala, Imam Nawawi, er bringt diese Kapitel, der gibt einen Titel, weil die Hadithe, die danach kommen und die Ayat, die haben mit diesem Titel, sie sind verbunden mit diesem Titel. Aber im Sinn, das sind die gleichen Themen. Das geht darum, dass man im Leben genügsam ist, dass man enthaltsam ist, dass man sparsam ist. Und auch wenn du spendest für Allah subhanahu wa ta'ala, dann sollst du nicht übertreiben, nicht untertreiben. Und wenn du spendest für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es ein guter Tag. Und da sollte man die Leute nicht. Da sollte man nicht betteln bei den Leuten. Und der Autor hat immer ein System, und zwar erstmal die Ayat und dann die Hadithe. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sinngemäß. Und es gibt kein Lebewesen auf Erden, dessen Versorgung nicht bei Allah liegt. Die Versorgung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann die Mildtätigkeit ist für die Armen, die auf dem Pfad Allahs daran gehindert werden, sich frei im Land zu bewegen. Der Unwissende meint, wegen ihrer Zurückhaltung, sie hätten genug. Du erkennst sie an ihren Auftreten. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was immer ihr an Gutem spendet, wahrlich Allah weiß es wohl. Das ist Surat al-Baqarah, die Ayat 273. Und Gottes Diener sind die, wenn sie etwas spenden, weder verschwenderisch noch knauserig sind, sondern das rechte Maß darin finden. 2567. Und ich habe die Jinn und die Menschen zu keinem anderen Zweck erschaffen, als dass sie mir dienen. Ich will keinen Unterhalt von ihnen und ich will nicht, dass sie mich mit Nahrung versorgen. Das ist Surat al-Dariyat, die 51, die 56, 57. Das wird Barakallahu fikum, es gibt auch Hadithe, die dazu gehören. Es geht hier in diesen Ayat, dass unsere Versorgung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und du wirst deine Versorgung im Leben bekommen, du wirst deinen Unterhalt im Leben bekommen. Gesagt, mach dir keinen Kopf, mach dir keine Sorgen. Wenn Allah dir geschrieben hat, dass du reich wirst, du wirst reich. Und wenn Allah so fest oder bestimmt hat, dass du arm bleibst, dann wirst du arm bleiben. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, sowieso, Allah weiß alles. Deine Kirche, Allah weiß alles. Aber du musst die Mittel ausschöpfen, damit du im Leben gut leben kannst. Und die beste Leben ist erstmal, dass dein Herz Allah anbetet und dass du die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala hast. Und deshalb diese Ayat, die haben einen Sinn für uns. Das heißt, ein Muslim bettelt nicht. Ein Muslim sollte nicht betteln und bettelt nicht. Und ein Muslim, barakallahu fikum, weiß genau, dass die Versorgung bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Und er weiß genau, unsere Aufgabe ist, dass wir Allah allein einzig anbeten. Allah braucht nicht, dass wir ihn anbeten. Und Allah braucht uns nicht und unsere Anbetung nicht. Wir brauchen ihn. Aber er hat uns Möglichkeit gegeben. Wenn wir ihn richtig anbeten, wenn wir ihm dienen, dann wird er uns den Lohn geben in diesem Leben, dass wir schön leben können, gut leben können. Und das gute Leben, das schöne Leben ist Leben des Herzens. Und am letzten Tag, dann können wir, inshallah, wenn er will, ins Paradies. Barakallahu fikum. Jedes Lebewesen wird die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Ein Ameise oder ein Wurm oder Vogel oder Tier oder Mensch. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat, dann wird keiner das ändern können. Wa Nabi Murirata radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يعني يا أخي الغنى ليس وكما يظن الكثير أنه عندك كثير من الأمور من الأموال، وإنما الغني هو غني النفس الذي ما ينظر إلى الآخرين ولا يحسد الآخرين، إنما بنفسه غني. وكيف يكون الإنسان بنفسه غنيا؟ الإنسان يكون غني بنفسه إذا عبد الله سبحانه وتعالى وعلم أن رزقه على الله وعمل لذلك وأخذ بالأسباب وتوكل على رب العالمين، فهذا هو الغني. وليس الغني هو اللي عنده أموال كثيرة. في كثير من الناس عنده أموال ولكنها في قلبها من أفقر الناس. صلى الله عليه وسلم أبو رب الله عليه بريفة بس دي بوفيت صلى الله عليه وسلم زاكته وارا غايشتوم وارا. Der wahre Reichtum ist nicht der Reichtum an Besitz, sondern wahrer Reichtum ist im Herzen. Das heißt, weil Bukhari Muslim. Dass der Reiche ist nicht der Reiche an Vermögen, an Häuser und Geld und Gold und Silber. Der Reiche, sein Reichtum ist in seinem Herzen. Du bist reich in deinem Herzen, das wird das, dass du das wieder. Du hast die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt, alles hat Allah hat alles bestimmt. Und du weißt genau, du sollst deine Aufgaben praktizieren, durchführen, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir geben. Deshalb, wer in seinem Herzen nicht reich ist mit seinem Glauben, egal was diese Person für Vermögen hat, der bleibt arm. Und der hat arme Seele. Das mit anderen Wörtern, der Reiche ist derjenige, der seelisch reich ist. Und der Arme ist derjenige, der seelisch arm ist. Wie ist der Unterschied zwischen den beiden? Du siehst, derjenige, der seelisch arm ist, der ist immer gierig, der will immer mehr, egal was er bekommt. Aber der Reiche, auch etwas, der ist bescheiden in diesem Leben, aber im Herzen, der ist reicher zig Millionen Mal als die anderen. Und deshalb, das ist die Sache. Das ist, bist du in deiner Seele, in deinem Herzen reich, dann sollst du wissen, Allah gibt dir die Versorgung. Und du wirst das bekommen, was Allah für dich bestimmt hat von Vermögen. Und du musst nur Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig richtig anbieten. Und du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Dann wirst du alles von ihm bekommen. Subhanahu wa ta'ala. Das letzte für heute an Abdullah ibn Amr. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا تكلمنا عنه في الباب السابق، والمؤلف يعيده لأهميته. جميل الحديث، بارك الله فيكم بارك الله خير. هذا هو المفلح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، يكون مكتفيا قنوعا برزق الله سبحانه وتعالى، وقناعته في هذه الدنيا هي التي تجعله يعمل لله سبحانه وتعالى. واعلم أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أنا زشنا إبليس فنم فيها من دشان إن دم أمر الكابيتال شون فوري هنا فور هيري من كابيتال أو دوش بنوم ونزوا عبد الله بن عمرو بن العاص إبليس عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم زاكته. Derjenige ist gewiss erfolgreich, der den Islam angenommen hat, dessen Lebensunterhalt gesichert ist und der mit dem, was ihm Allah gegeben hat, zufrieden ist. قد أفلح من أسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. Haben das بارك الله فيكم durchgenommen, diese Überlieferung. Und das war auch mit der anderen Überlieferung. Das bedeutet, derjenige, der gesund ist in seinem Körper, gesund ist in seinem Verstand und er hat seine Versorgung, diese Person hat das Ganze, die ganze Welt. Und das ist der Sinn. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يخرج انجما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو على الحديث يعني دعاء في قلت يا بس هذا كله هذا كرر معي اللي طبعا سبعة دي ثمانة دي ما تحفظها دي ظل أشوف هذا ما جمعت ما في شيء أنا في أو بعد Ich keine Frage stellen. Die Frage habe ich schon länger. Man soll ja immer den mittleren Weg finden zwischen Spenden, nicht übertrieben, dass man nicht knäuserig ist, aber auch nicht zu übertreiben. Abu Bakr hat ja mal, als Omar und Abu Bakr, Omar erzählt ja diesen Hadith, wo Abu Bakr alles gespendet hat. Wie kann man das vereinbaren? Ja, weil dies, das man von Allah subhanahu wa ta'ala spendet, das ist nicht verlorenes Vermögen, sondern das wird ein Vermögen. Spende bedeutet, wenn du zum Beispiel in etwas eine Spende gibst, was sinnlos ist. Angenommen, ja, die Leute, die wollen eine, zum Beispiel, die wollen feiern, und deshalb wollen sie eine Spende. Und du spendest, damit sie angenommen am Ende einen Schauspieler bringen. Wie lautet diese Spende? Verstehst du? Dass das wirklich Sinn ist, wofür du dein Vermögen gibst. Aber ist das nicht so, auch wenn man beispielsweise für etwas Gutes, zum Beispiel für die Moschee spendet oder so, ist man auch da, sagen wir mal, man verdient 3.000 Euro im Monat, man braucht 2.000 Euro. Das ist dann nicht islamisch, wenn man braucht 2.000 Euro für Familie und Miete und so, dass man da nicht 2.000 Euro spendet, weil du dann nichts mehr für die Familie hast, ist dann nicht so, ja, zu verstehen. Das ist nicht gut. Deshalb, als Sa'd ibn Abi Waqqas sein ganzes Vermögen spenden wollte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, schau mal deine Kinder. Deshalb, das hat mit der Situation der Person zu tun, und wir müssen gucken, wer die Person ist, was die Person macht, wie weit und wo. Kann man sagen, dass Abu Bakr das gemacht hat, weil er natürlich auf Allah vertraut hat und weil er eine gute Situation hatte, dass er wusste, dass er inshallah wieder was bekommt am nächsten Tag und so? Jeder hat diese Sache, aber wie ich schon gesagt habe, das hat damit zu tun mit deinem Glauben. Weil diese Aya, die Sie gerade vorgelesen haben, die sagt ja auch, dass man den mittleren Weg einhalten soll. Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt etwas, was gespendet ist. Es gibt etwas, was natürlich was spendet ist. Okay. طيب die Brüder und Schwestern im Internet. Ich werde nicht lange bleiben, aber inshallah nach ein paar Minuten komme ich wieder. Schickt eure Fragen an die Admin. Bin nicht alles. Salam alaikum.